Salems Fürst das Zepter führet, wenn seine Rechte triumphiert und alle Feinde untergehen. Sein Volk wird ihn ganz willig Opfer bringen, die nicht verwerflich macht. Es wird so lang als Nacht mit frohem Mund dies Halleluja singen. Thank you.